Herr Gebhardt? Tja, Trenow, die Redakteurherrlichkeit ist zu Ende. Trösten Sie sich. Kaiser Friedrich hat nur 99 Tage regiert und war nicht mal selber schuld. Sie sind ja noch jung. Ich rate Ihnen, ziehen Sie weg von hier. Hier haben Sie zu viel Geschichten gemacht. Wenn ich als Annoncenwerber, Herr Gebhardt, wenn ich wenigstens als Annoncenwerber... Ausgeschlossen. Erst das Gerede über Ihre Fotos von der Ochsenpfändung, dann die Untersuchungshaft. Aber ich war doch völlig unschuldig. Gut, gut, aber sowas bleibt bei den Leuten hängen. Wir mögen sowas nicht. Und wenn ich Ihnen sage, es geht nicht, verschwinden Sie, dann verschwinden Sie auch gefälligst. Ja. Mein Gehalt. Was Gehalt? Nun, wär's doch mal nicht unverschämt. Und wenn wir nun Schadenersatz fordern? Sie haben der Konik unübersehbaren Schaden angetan. Andere Chefs würden klagen und klagen, dass ihnen das Blut rausspritzt. Sie sollen ja angeblich 1.000 Mark für Ihre Bilder gekriegt haben. Na, Ihre Fotos von der Ochsenpfändung. Wenn wir die nun fänden bei Ihnen? Guten Abend. Warten Sie. Ja, 100 Mark. Danke. Der Direktor des kleinen Zirkus Monte wägt sorgenvoll ab, nach 2 Tagen, dem Ende in Poseritz, noch in Leinekow aufbauen. Es wird kalt, die ersten Nachtfröste sind zu erwarten. Aber das Publikum, das sind ja keine verweichlichten Städter, die jetzt schon heizen. Es sind Bauern und Bauernkinder, die kommen auch im Schafspelz. Also dann noch nach Leinekow. Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 4. Teil. Es spielten Bürgermeister Gareis, Dieter Mann, Lokalredakteur Stuff, Hilmar Eichhorn, Annoncenwerber Treddup, Jörg Schüttauf, Verleger Gebhardt, Jürgen Hensch, Assessor Stein, Walter Renneisen. Gruen, Dieter Jaslauk, Elise Treddup, Susanne Barth. Piekbusch, Faktotum, Friedel Mare. Henning, Henning Schimke, Streiter, Tim Hoffmann, Büttner, Jürgen Striebeck, Bartels, Hinrich Köhn. Präsident, Walter Niklaus, Streiter, Tim Hoffmann, Erzähler, Otto Sander. In weiteren Rollen Martina Kromholz und Fabian Gerhardt. Dramaturgie Thomas Fritz. Trompete und Schlagzeug Bernd Bartels und Thomas Winkler. Schnitt Steffen Brosig, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.